Da rief er ihr von unten her zu: Sei nicht traurig. Dein Herr hat ja unter dir ein Bächlein geschaffen.